Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Und nach der ganzen Selbstbeschäftigungstherapie innerhalb der Piratenpartei wird es mal Zeit, dass wir wieder einen Podcast machen, der sich mit Politik beschäftigt. Und das machen wir heute, wenn es auch schon länger geplant ist. Ich habe heute im Podcast im Krähennest-Tonstudio drei Sozialpiraten. Von den Sozialpiraten habe ich bereits gelernt, dass es ja viele, viele verschiedene Modelle und Ideen gibt. Und es ist ja auch schon gesagt worden, jetzt möchten wir mal ein bisschen was Konkretes hören. Und das ist heute das Ziel des Abends, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen und den dreien zuhören. Aber zuerst möchte ich die drei, ich sage jetzt einfach mal in alphabetischer Reihenfolge, bitten, sich kurz vorzustellen, damit man weiß, mit wem man es hier zu tun hat. Alphabetisch nach Vor- oder Nachname? Ja, ich habe jetzt einfach mal... André, würdest du einfach mal loslegen? Ich meinte den ersten Buchstaben. Alles klar, kein Problem. Ja, mein Name ist André Presse. Ich habe mich länger schon mit dem Grundeinkommen befasst, auch wissenschaftlich, und das Grundeinkommen als Negativsteuer kennengelernt und kann darüber auch einiges sagen. Der Michael. Ja, Michael Lippner, seit 2009 bei den Piraten, aber seit etwa dem Jahr 2000 an Grundeinkommensmodellen dran, also auch selbstgerechneten. Und ja, ich bin auch eher so ein bisschen der, sagen wir mal, der Finanzpirat bei den Sozialpiraten, also eher so der Zahlenmensch. Und Thomas? Ja, Thomas Küppers, Sozialpirat. Ich koordiniere die Sozialpiraten. Und ich bin ein starker bedingungsloses Grundeinkommen-Befürworter. Ich habe die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens bei den Piraten kennengelernt. Und für mich ist das sicherlich einer der wichtigsten politischen Forderungen von uns, das bedingungslose Grundeinkommen, auch abgekürzt BGE. Thomas, dann sei so gut, und auch wenn die meisten es kennen, erzähl doch mal eben kurz, was denn eigentlich die Sozialpiraten sind. Oder wer? Ja, die Sozialpiraten sind ein Netzwerk innerhalb der Piratenpartei, die sich mit Sozialpolitik im Allgemeinen beschäftigen. Und ihr Hauptaugenmerk liegt auf dem bedingungslosen Grundeinkommen. Seit dem Bundesparteitag in Offenbach haben wir durch den Beschluss PA 284 das bedingungslose Grundeinkommen in unser Grundsatzprogramm geschrieben. Und wir fordern auch einen Mindestlohn und ähnliche Sachen, aber wir beschäftigen uns ja heute mehr mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und als ich das hier bei den Piraten kennengelernt habe, dann war das für mich die Idee, die ich mir schon immer so selber zusammengespinnt habe, so eine Art Steuersystem, weil ich schon immer gesagt habe, es war auch einer meiner Hauptgründe, dass irgendwas in unserem Sozial-, in unserem Steuersystem nicht stimmt. Die Umverteilung der Güter, unserer Mittel nicht richtig in unserer Gesellschaft funktioniert. Und das war für mich halt den Gral, den ich dort gefunden habe. Und seitdem bin ich Feuer und Flamme für das bedingungslose Grundeinkommen und bin dann zu den Sozialpiraten gekommen. Nochmal auf die Frage zurück, wer sind die Sozialpiraten? Sind halt ein Netzwerk innerhalb der Partei, die sich gerade damit beschäftigen, auch mit anderen sozialpolitischen Themen, und sie sind auch so ein bisschen so ein übergreifendes, vielleicht so ein bisschen wie eine Koordinatorenkonferenz, also die sich mit den ganzen unterschiedlichen sozialpolitischen Gruppen und auch wirtschaftspolitischen Gruppen oder zum Beispiel auch den Gesundheitspiraten koordiniert. Und weil zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, das ist halt das Modell, wird halt in vielen Bereichen bei den Piraten besprochen, nicht nur bei uns. Und diese Ideen zusammenzutragen und das ein bisschen zu koordinieren, das ist so ein bisschen Aufgabe der Sozialpiraten. Okay, dann wäre schon mal ungefähr geklärt, wer die Sozialpiraten sind. Das ist also nichts aus NRW, sondern das ist länderübergreifend, also ein Bundesnetz, sage ich mal. Und jetzt seid ihr ja einen Schritt weiter bei den ganzen Modellen, die es gibt. Wir möchten aber erstmal darüber sprechen, wir haben so ein Stichwort notiert, was bedeutet BGE für mich? Warum dieses Stichwort? Also ich denke, den meisten Leuten ist nicht so ganz bewusst, was das bedingungslose Grundeinkommen bedeutet. Dass dahinter eine richtig schöne, ja, und in meinem Piratenslang zu bleiben, piratige Idee steckt. Ja, der Umgang, wie man in der Zukunft miteinander umgehen, miteinander leben, miteinander arbeiten, miteinander interagieren möchte. Und diese Wertevorstellung, die finde ich sehr schön. Und die spiegelt sich halt in allen Bereichen des bedingungslosen Grundeinkommens wieder, sei es in den reinen Zahlen, sei es auch, ich sage immer, was dahinter ist, die Herzschmerzseite des BGEs, also diese, was wir erreichen wollen damit. Ja, jetzt haben wir ja, also für diejenigen, die eher kritisch eingestellt sind und diese Episode des Krähennest-Podcasts hören, demjenigen soll versichert sein, dass wir hinterher noch ein paar Fakten liefern wollen, aber im Moment ist das natürlich, was wir jetzt besprechen, ist ja erstmal alles schön, also das klingt ja auch erstmal alles toll, es wird aber darauf hinauslaufen, dass wir nachher auch ein bisschen Fleisch an die Knochen kriegen, aber jetzt gönnen wir uns erstmal eben genau die Frage, was bedeutet BGE für mich und wo sind denn da die Vorteile, was ist denn an einer Gesellschaft besser, was macht eine Gesellschaft denn besser, wenn die Gesellschaft BGE einführt, was schon mal klar ist, warum das eine piratige, furchtbares Wort, ich weiß das, aber warum es eine piratige Sache ist, ist ein wesentlicher Punkt, dass wir ja Vorschussvertrauen erstmal geben. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen erklären. Vielleicht mag der Michael sich mal äußern. Ja, eigentlich ist das ein Aspekt des Grundeinkommens, wo ich eigentlich mich einerseits nicht so intensiv damit beschäftigt habe, andererseits es auch immer ein bisschen skeptisch sehe, weil, wie vorhin gesagt, ich bin wirklich der Zahlenmensch. Ich rechne halt Modelle und wenn dann irgendwelche Vorwürfe an mich kommen, ja, ich würde den Kulturimpuls vergessen, der durch das BGE kommt und ähnliche Vorwürfe, dann muss ich halt immer sagen, solche Aspekte kann ich nicht in Zahlen fassen, das ist nicht meine Welt. Aber Vertrauensvorschuss, ja, es kommt ja immer wieder der Vorwurf, naja, wenn es ein Grundeinkommen gibt, also wenn jeder sein Einkommen hat, ohne dass er auch nur einen Finger krumm machen muss, dann arbeitet ja keiner mehr. Und das hängt natürlich auch sehr massiv am verwendeten Modell ab. Ich könnte mir vorstellen, dass bei manchen Modellen auch tatsächlich das eintreten könnte. Aber bei allen Grundeinkommensmodellen, die irgendwo seriös darstellbar sind, glaube ich eben nicht an diesen Effekt, sondern glaube tatsächlich daran, dass sich zwar tatsächlich was in der Gesellschaft bewegen wird, wo da können wir jetzt sicher lang drüber diskutieren, in welche Richtung, aber dieser Effekt, dass sozusagen gleich alle Leute den Hammer fallen lassen und darauf warten, dass die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, das glaube ich tatsächlich nicht, weil einerseits das Grundeinkommen nicht so in der Höhe sein werden kann, dass es wirklich dem Einkommen jetzt in der Mitte der Gesellschaft entsprechen würde. Auf der anderen Seite finden ja viele Menschen auch Sinn und Befriedigung in der Arbeit. Also es gibt ja verschiedene Gründe, wieso man überhaupt arbeitet. Meistens ist es eine Mischmotivation. Es gibt natürlich den finanziellen Aspekt, arbeiten, um Einkommen daraus zu erzielen. Es gibt aber auch den Aspekt, arbeiten für die Anerkennung oder weil man in der Tätigkeit einen Sinn sieht. Der ganze ehrenamtliche Bereich, der ja unbezahlt ist, schöpft daraus die Motivation. Und dann gibt es natürlich auch noch als in Anführungszeichen Motivation den nackten Zwang, den man zum Beispiel haben, wenn die Arge irgendwo jemand in eine Maßnahme steckt oder solche Geschichten, wo da Einzelne häufig genug überhaupt keinen Sinn drin steht und sieht und finanziell lohnt sich's auch nicht, aber er kriegt halt ansonsten die Leistungen gekürzt oder wenn jemand zum Beispiel im Strafvollzug steckt und dort arbeiten muss, dann ist es halt einfach ein Zwang, der dahinter ist. Und wir wollen die Seite mit dem Zwang, das heißt die finanzielle Seite ist ja letztlich auch irgendwas, was zumindest zum Teil ein Zwang ist, weil wir ja ein Einkommen brauchen, um uns in dieser Gesellschaft ernähren zu können. Die wenigsten können sich da noch vollständig selbst versorgen. Und dieser wirklich faktische Arbeitszwang, diese Aspekte wollen wir reduzieren, das eher über Anreize machen und glauben, dass das insgesamt gesellschaftlich auch besser organisiert ist, wenn diese anderen Aspekte, also man sieht in der Arbeit einen Sinn oder macht das für die Anerkennung, dass das letztlich die besseren Ergebnisse bringt. Würdest du denn die Piratenpartei als Beispiel dafür anbringen, dass eine Menge Arbeit eben auch ohne eine finanzielle Entlohnung geleistet werden kann? Als ein Beispiel unter vielen, ja. Also wir haben jetzt seit knapp einem Jahr die ersten Piraten, die aus der politischen Arbeit Geld beziehen, die Abgeordneten, ein paar Mitarbeiter der Fraktion und zwei völlig unterbezahlte Kräfte im Bundesverband. Aber alles andere, also über 95% der Arbeit in der Piratenpartei ist natürlich klar unbezahlt und hat eben keine finanzielle Motivation. Vielleicht tun wir noch so ein paar Karrieristen abziehen, die erhoffen, in der Zukunft da finanziellen Gewinn draus zu ziehen. Ob diese Hoffnung aufgeht, sei ja auch mal dahingestellt. Die Piraten sehen das traditionell eher ungern, wenn das die Motivation des politischen Handels ist. Aber dann bleiben wir mal vorsichtig, bei mindestens 90% der Beteiligten steckt ja überhaupt kein finanzieller Aspekt hinten dran. Und das ist ein Beispiel von vielen anderen. Wir haben ja hier in Deutschland deutlich mehr ehrenamtlich arbeitende Organisationen als die Piratenpartei. Stimmt, das ist natürlich ein schönes Argument. André, magst du was sagen zum Wertebild der Piraten zum BGE? Das ist eine gute Frage. Darüber kann ich, glaube ich, weniger sagen als zur vorherigen Frage. Ich erwische immer den Falschen hier. Kann das sein? Macht nichts. Stell einfach nochmal und schneide den Rest raus. Frag den Thomas. Ja, immer dann, wenn ich in einem Podcast sage, ich schneide das dann raus, dann ist das meistens gelogen. Na, dann wirkt es umso realistisch. Nein, man wird uns verzeihen, wenn das nicht perfekt ist. Vielleicht möchtest du dann, Thomas, da mal eben drauf eingehen zum Stichwort Wertebild. Denn das Wertebild spielt ja eine entscheidende Rolle. Und da möchte ich vielleicht an der Stelle noch mal eben ein bisschen vorher ausholen. Über die Piratenpartei wurde mal gesagt, dass sie nicht funktioniert. Und ich möchte die Piratenpartei als Beispiel anführen, weil die Piratenpartei ein Konstrukt ist, den man vor 10 Jahren für nahezu ausgeschlossen, man hätte ausgeschlossen, dass es möglich ist. Und genauso, so gibt es auch viele andere Beispiele auf der Welt, nicht nur die Piratenpartei, aber genauso wird ja mit dem BGE auch umgegangen. Es funktioniert alles nicht, es kann nicht funktionieren, es ist nicht bezahlbar, da kommen wir gleich noch zu. Und viele andere Kritikpunkte. Und da möchte ich dem Thomas das Wort dazu geben. Ja, also wir leben eigentlich schon BGE innerhalb der Piratenpartei. Das Einzige, was wir nicht bekommen, ist das Grundeinkommen. Also die Art und Weise, wie man innerhalb der Piratenpartei miteinander umgeht, ja, das ist einer zum Beispiel der Teil, die wir, sagen wir mal, kulturell, ja, mit dem BGE erhoffen umzusetzen. Also ist jetzt sicherlich etwas schwierig dargestellt. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen plakativer zu sein. Also in der Piratenpartei arbeiten wir alle auf dem gleichen Level, ja, bis auf die ganz wenigen 0,%, die hier schon irgendwo ein Gehalt herbekommen, zum Beispiel als Abgeordneter oder weil sie ein zu einem der, ich glaube, zwei Leute, die zu der Partei arbeiten, gehören. Wir arbeiten hier aus der Motivation heraus, unsere Gesellschaft zu verändern, zu helfen. Wir haben uns zum Beispiel ins Grundsatzprogramm geschrieben, dass wir die Zusammenarbeit haben wollen. Wir wollen nicht immer diesen Kleinkrieg haben, dass der eine und der andere gegeneinander in der Politik zum Beispiel ja kämpft. Wir wollen miteinander kämpfen. Und wir zum Beispiel in der Piratenpartei kämpfen unheimlich viele Leute miteinander. Das heißt, man hat eine Idee, dann gibt man diese Idee, die trägt man dann in seinen Arbeitskreis. Im Arbeitskreis wird diese Idee weiter ausgebaut. Dann geht man zum nächsten Arbeitskreis, redet mit denen durch, die haben vielleicht eine Vorstellung, wo es ein Problem geben kann, dann wird darüber geredet, es wird eine Lösung gefunden. Ja, wir sind eher problemorientiert, arbeiten wir, das ist ein Teil. Das zweite ist, was zum Beispiel mit der FlauschCon, welche bald in Bielefeld stattfinden wird, auch so gehen, ist die Kultur dahinter. Es gibt so gewisse Sendungen im Fernsehen, zum Beispiel, da erklärt sich darüber der Begriff Ponykratie. Das hat jetzt ein bisschen weniger mit dem BGE zu tun. Aber auch so, was ich damit sagen will, ist halt auch dieser Umgang, der untereinander herrscht. Dieses ein generelles Du, ein Gutmenschenbild. Man vermutet nicht die ganze Zeit, dass derjenige irgendetwas angestellt hat und man hat wir verbinden damit nicht, dass wir andere Leute kontrollieren müssen, ja. Und wir verbinden damit auch sehr wenig Hierarchieebenen, ja. Wir wissen meine Erfahrung, zum Beispiel aus der Firma, ja, ist, dass je flacher die Hierarchieebenen sind, desto mehr Freiraum zum Atmen hat man, desto stärker kann man sich entfalten, desto motivierter ist man an seiner Arbeit teilzunehmen. Und diesen positiven Impuls, den wir in der Piratenpartei die ganze Zeit verströmen und auch scheinbar auch jetzt langsam nach Deutschland verströmen, ja, dieser positive Impuls, der ist auch Teil des BGEs. Diese Art und Weise, nicht jemanden über Zwang zu etwas zu bewegen, sondern über Motivation. Dass man problemorientiert dass man rationell an ein Problem rangeht und versucht dafür eine Lösung zu finden, dass man auch vielleicht den Status quo jedes Mal hinterfragt, ist das denn richtig, was wir dort machen, ja? Dieses Gemeinsame, dass man versteht, mit ihm die Basisdemokratie, versuche ich jetzt zu erklären, dass man mit ganz vielen Leuten zusammen, ja, etwas erreichen kann. Natürlich dauert es länger, es ist schwieriger, man muss sich mit mehr Leuten absprechen, ja. Man kommt auch langsamer zum Ziel, aber das, was man erreichen will, das ist eine viel, viel nachhaltigere Sache, die man dort erschafft, also eine Lösung, zum Beispiel ein Gesetz oder so etwas, das ist viel nachhaltiger, ja. Das heißt, da haben viel mehr Leute dran gedacht, das hat viel mehr Substanz, als wie wenn ich alleine hingehe, der schnell eine Lösung herbeizaubert, ja, die dann aber nicht richtig durchdacht worden ist, ja, wo ich vielleicht wichtige Bestandteile übersehen habe und die dann nach kurzer Zeit wieder umgeschmissen werden wird. Und dieser ganze Impuls, den wir in der Piratenpartei, dieses Freiheitsgedanken, der bei uns elementar wichtig ist, ja, den transportieren wir auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und deswegen man muss ja eine Zweidrittelmehrheit erreichen, ja, haben wir für diesen Antrag, dass 2/3 der Piraten, die in Offenbach da waren, waren für diesen Antrag, der da regelt, dass wir das bedingungslose Grundeinkommen haben wollen. Okay, dann lass uns jetzt mal darüber sprechen, was das BGE denn so schwierig macht. So viel habe ich bereits verstanden. Es gibt ja nicht die eine Variante des BGE. Und wenn jemand über das BGE spricht und sich nicht rauskennt, dann wird ja ganz gern davon gesprochen, ja, BGE kann ja nicht funktionieren, weil es ja nicht bezahlbar ist. Dabei ist ja gar nicht klar, was genau damit gemeint ist. Wie viele Modelle gibt es? Und jetzt nicht auf die Zahl genau, ungefähr, wie viele Modelle gibt es? Und welche entscheidenden Namen wären dabei oder darf man dabei nicht vergessen, die solche Modelle entwickelt haben? Und haben wir schon eigene Modelle oder haben wir nur abgewandelte? Oder wie sieht das bei uns aus? Wer mag denn? Ich glaube, die beste Übersicht über die Modelle müsste der André haben, wenn ich da seine Arbeit richtig gelesen habe. André, magst du dann mal das aufnehmen? Gern. Also man kann Zahlen tatsächlich nur schwer beziffern. Also je nachdem, wie fein man die Unterschiedlichkeiten wählt, gibt es wahrscheinlich zwischen 50 und 100. Ich habe mir für meine Arbeit 7 angeschaut, die sich in wiederum verschiedenen Dingen unterscheiden. Man kann die wesentlichen Unterscheidungskriterien vielleicht daran festmachen, aus welcher Art der Steuer das Grundeinkommen finanziert werden soll, beziehungsweise auf welcher Steuer der Schwerpunkt liegt. Grundeinkommen ist ja steuertechnisch und das ist sozusagen das, was ich mir angeschaut habe. Ich kenne zwar auch die anderen Begründungslinien und kann die für mich annehmen, aber sozusagen besonders angeschaut habe ich mir die Finanzierung. Man kann das Grundeinkommen steuertechnisch ja als Negativsteuer bezeichnen. Also Steuern sind das, was man zahlt. Negativsteuer ist das, was man rausbekommt. Also im Grunde ist auch jeder Sozialtransfer heute schon eine Negativsteuer, weil aus was anderem wird dafür bezahlt als aus eben Steuern oder eben Abgaben, das ist noch ein anderer Punkt. So, und dann, wenn man sich die Steuerarten anschaut, dann gibt es in erster Linie, sollte man da vielleicht denken an den Vorschlag von Milton Friedman 1962, der die negative Einkommensteuer ins Spiel gebracht hat. Es gab in den 40ern, glaube ich, schon eine Lady Rhys Williams aus Großbritannien, die das vorgeschlagen hat, die, glaube ich, Harvard lehrte. Interessanterweise haben sehr viele Denker, das sieht man am Anfang meiner Arbeit, wenn man man da mal in die Zusammenfassung am Anfang schaut, sich schon fürs Grundeinkommen ausgesprochen, ob das Joseph Voigt-Linkois war, ob das Bertrand Russell war, verschiedene Wirtschafts- und Literatur- und Mathematik-Nobelpreisträger. Also gab es ganz viele, die sich dafür ausgesprochen haben. In Europa hat die Diskussion begonnen 1516 mit Thomas Morus und dann wurde eigentlich 400 Jahre nicht drüber gesprochen. Thomas Morus lässt in seiner Utopia den Reisenden Hydlodius das bedingungslose Grundeinkommen empfehlen, der Argumentation, dass es sinnvoller ist zur Vermeidung von Kriminalität, wenn einer nur die Wahl hat, heute zu sterben an Hunger oder heute noch zu überleben, weil er einen Apfel klaut und dann eben bis morgen lebt, dann ist es keine große abschreckende Art, mit Kriminalität umzugehen. Also das war sozusagen der Hintergedanke bei Thomas Morus. Die Diskussion in Deutschland bzw. in Europa, vielleicht seit 1916 mit dem Österreicher Joseph Voigt-Linkois und dann eben die eben genannten Namen in den 40ern, dann in den 60ern. Dann gab es auch einen deutschsprachigen Proponenten, das war, Fromm, Erich Fromm, glaube ich. Der hat das Grundeinkommen empfohlen, allerdings ohne Finanzierung, sondern hat sich psychologischen Aspekte angeschaut, 1962. Dann gab es einen Soziologen, 1986, Lord Ralf Dahrendorf, der sich für ein konstitutionelles Anrecht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen, auf ein staatlich garantiertes Einkommen ausgesprochen hat, allerdings auch immer noch ohne eine Finanzierung vorzulegen. Aber überlappend sozusagen gibt es schon die Diskussion von Milton Friedman seit 1962, der für die Interessierten, kann ich das in zwei Sätzen skizzieren, vorgeschlagen hat, dass jeder, der unter 600 US-Dollar Einkommen erzielt, für jeden US-Dollar, den er drunter liegt, 50 Cent vom Staat bekommen soll. Mit anderen Worten, wenn einer kein Einkommen hat, hat er eben kein Erwerbseinkommen, ansonsten hat er eben zumindest 300 US-Dollar Grundeinkommen. Und es reichte 1962 für ein bescheidenes, aber menschenwürdiges Leben in den USA. Und rechnerisch ist es genau das Gleiche, wenn man sagt, wir zahlen jetzt erstmal jeder Bürgerin, jedem Bürger 300 US-Dollar aus und alles, was sie oder er darüber hinaus an Einkommen haben, verdienen, wird mit 50% besteuert. Diese 50% Steuer wird dann von manchen als Basic Income Flat Tax oder Negative Income Tax bezeichnet. Also da gibt es verschiedene Namen zu. Also das ist sozusagen der eine Hintergrund, die Finanzierung über die Einkommenssteuer. Also es gibt auf dieser Basis jetzt verschiedene Modelle. Eines von Wolfgang Strömann-Kuhn von den Grünen, eines von das sogenannte Ulmer Modell. Dann gibt es, der Name ist mir jetzt gerade gefallen vom Ulmer Modell, das fällt mir noch ein. Das hat ein Biologe gemacht, mit dem wir auch vieles zusammen gemacht haben. Also shame on me, dass ich den Namen jetzt nicht weiß. Ansonsten hat der CDU-Ministerpräsident Thüringen, Sida Althaus, auch so etwas vorgeschlagen, eben vor allen Dingen auf Einkommensteuerbasis. Welcher Partei war der Herr Althaus angehörig? CDU. Und es ist, glaube ich, noch, ist aber jetzt bei Magna in Österreich. Ich habe die Frage jetzt bewusst mal gestellt. Ich wusste es zwar, aber es ist doch mal ganz interessant, weil ja gerade aus der konservativen CDU-Ecke immer die Kritik, so ist meine Wahrnehmung, immer am lautesten ist. Und wenn man einem CDU-geneigten Menschen sagt, dass es einen Herrn Althaus gibt, der schon mal ein BGE-Konzept entworfen hat, dann sind die Leute in der Regel sehr überrascht. Das ist halt eben die dunkle Seite der Macht, die über Deutschland regiert. Die hat ihre eigene Idee nicht verstanden. Es gibt unter den ärgsten Konservativen, Friedrich August von Hayek zum Beispiel, sogar bei ihm habe ich die Forderung nach einem Grundeinkommen gefunden und das auch entsprechend zitiert in meiner Arbeit. Das ist ein zutiefst christliches Prinzip im Übrigen, das Grundeinkommen, jeden so anzunehmen, wie er ist. Also da hat die Konservative ihre eigene Idee nicht verstanden, muss ich sagen. Jetzt muss ich mal fragen, du hast ja offensichtlich ein tiefgründiges Wissen und kennst viele, viele Namen auswendig und hast sie alle parat. Ich konnte sie mir nicht alle merken. Ich habe da nur als BGE-Guru noch den Namen Götz Werner gespeichert. Wo müssen wir den denn einsortieren, André? Das ist also gewissermaßen jetzt die zweite Entwicklungswelle der Finanzierung, würde ich sagen, von insgesamt vier, die ich aus heutiger Sicht sehe. Vor dem Hintergrund dessen, dass die Einkommensteuer und die Lohnsteuer heute zwar immer noch eine wichtige Rolle spielen, aber eben bei weitem nicht mehr die wichtige, wie sie zu Milton Friedmans Zeiten gespielt hat. Heute ist bereits das Steueraufkommen aus der Umsatzsteuer und der Einfuhrumsatzsteuer höher oder fast, also höher als das Aufkommen aus der Lohn- und Einkommensteuer, sodass wir uns fragen müssen, warum haben wir eigentlich für die Steuer, über die wir das meiste für die öffentliche Hand, meiste Aufkommen generieren, warum haben wir für diese Steuer eigentlich keinen Freibetrag? Wir haben den Freibetrag für die Einkommensteuer. Warum haben wir den nicht für die Mehrwertsteuer, obwohl die heute wichtigste Einfuhrumsatzsteuer Einzelsteuer ist. Und die Antwort darauf fällt leicht, weil noch niemand wirklich gründlich darüber nachgedacht hat und weil die Tatsache, dass die Mehrwertsteuer die wichtigste Steuer ist, auch noch gar nicht so lange eine Tatsache ist, nämlich erst seit 2007 beziehungsweise 2008, seit der letzten Mehrwertsteuererhöhung, ist die Mehrwertsteuer beziehungsweise die Umsatzsteuer, ist es ja steuertechnisch die wichtigste Einzelsteuer. Vor dem Hintergrund kann man eben heute fragen, was man vor 7 Jahren noch nicht hätte fragen können, warum haben wir für die keinen Freibetrag? Und die Frage, und wie realisiert man den? Das lässt sich auch einfach skizzieren. Darauf kommen wir später noch im Detail. Aber in der Skizze kann man jetzt schon mal sagen, wenn ich sage, das Existenzminimum läge zum Beispiel bei 600 Euro und ich weiß, da sind etwa 10% Mehrwertsteueranteil drin, also 60 Euro. Wie garantiere ich die auch Mehrwertsteuerfreiheit des Existenzminimums? Ja, ganz klar, indem ich jedem 60 Euro auszahle. Denn das Existenzminimum ist ja so definiert, dass es jeder konsumieren muss, um überleben zu können. Und wenn ich also das Existenzminimum, und das heißt, jeder hat diese Ausgaben. Ich kann also quasi die Mehrwertsteuer, die jeder im Monat zwangsläufig zahlen muss, um leben zu können, einfach pro Kopf auszahlen. Das ist im Grunde schon das, was wir mit dem Sockeleinkommen im Blick haben. Ja, okay. Du hast ja recht. Also. Genau, Entschuldigung, ja, die Frage war ja nach Götz Werner. Sozusagen auf, also ihm verdanke ich und verdanken viele andere diesen Gedanken der Mehrwertsteuer. Ich weiß, dass ich während meiner Stipendiatenzeit das Grundeinkommen damals noch unter dem Begriff Bürgergeld diskutiert habe oder andere habe diskutieren hören. Und ich muss sagen, ich fand es nicht wirklich sexy. Also das hat bei mir nicht gezündet. Erst als ich das dann bedingungslos und auch von Herrn Werner die Begründung verstanden habe, ich musste ein bisschen mich selbst ein halbes Jahr damit auseinandersetzen, kann ich das so sehen. Und also er ist sozusagen der sichtbarste Befürworter der Finanzierung des Grundeinkommens aus der Mehrwertsteuer. Götz Werner ist Mitteilhaber, Aufsichtsrat, Mitglied und Gründer der DM-Kette. Habe ich das so richtig gesagt? Genau. Also der Mann, der versteht etwas vom wirtschaftlichen Zusammenhängen, darf man ihm mal unterstellen, wenn er ein solches Unternehmen aufbaut und leitet oder zumindest mitleitet. Insofern ist das Grund genug, dass man da zumindest mal zuhören darf. Und ich glaube, man darf ihm insofern dankbar sein, als dass man jedem so viel Gehör schenken würde, wie man ihm schenkt, weil er eben Unternehmer ist. Und aus vermeintlicher Unternehmersicht ist ja BGE totaler Quatsch. Totaler Quatsch, weil es ja eben nicht bezahlbar ist. Da müssen wir dem Herrn Werner schon da dankbar sein. Gibt es denn neben dem Götz Werner noch jemanden, den man da auch gleichrangig noch nennen müsste? Also für die Mehrwertsteuer ideell gleichrangig, vielleicht sogar vorrangig, ich würde sagen gleichrangig ist Dr. Hardop, der Mentor von Herrn Werner und auch so ein bisschen meiner ist er jedenfalls gewesen, so habe ich es zumindest empfunden in der Zeit, als ich mit denen zusammengearbeitet habe. Dr. Hardop, also Hardop bezieht sich ja auch auf einen ziemlich eindeutigen wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Ideenpool. Aber sagen wir mal, unter den noch Lebenden würde ich sagen Dr. Hardop und Professor Werner. Das ist jetzt zwar fürs BGE nicht wichtig, aber Götz Werner und du, André, ihr kennt euch und Dr. Hardop, ihr seid untereinander bekannt? Also ich will es mal so sagen, Herr Hardop war oder ist vielleicht noch so ein bisschen das, was man Herrn Werners Mentor bezeichnen kann. Und ich habe während 5 Jahren gemeinsamer Arbeit Herrn Werner als meinen Mentor empfinden dürfen, was die Mehrwertsteuer angeht. Es gibt 2 Punkte drei von allen, die ich in den 5 Jahren bei ihm kennengelernt habe, wo ich sage, da würde ich eine etwas differenziertere Auffassung zu annehmen. Aber meistens, wenn ich was bei ihm nicht verstanden habe, lag es nicht daran, dass es falsch war, sondern dass ich es noch nicht verstanden hatte. Man muss sich selbst dann auch ein bisschen Zeit nehmen dabei. Also gibt es sehr interessante Chancen auf neue Einblicke, wenn man hinreichend unvoreingenommen ist. Das ist vielleicht ein Hauptproblem der heutigen Ökonomie. Ja, wer jetzt auch immer darauf antworten mag, wir haben ja nun mal seitdem der Zweite Weltkrieg dann beendet ist, muss man ja feststellen, dass es uns in Deutschland im Schnitt sehr gut ergangen ist. Also alles das, wie es gewesen ist, seit der Nachkriegszeit, war ja mal gar nicht so schlecht. Und das könnte ja manche Leute dazu beflügeln zu sagen, wir haben das beste System bereits erreicht, besser geht's gar nicht. So etwas hat es in der Geschichte der Menschheit, soweit wir zurückblicken können, so in der Form vielleicht gar nicht gegeben, bestes Sozialsystem, die meiste Freiheit und so weiter und so fort, ohne das ausbauen zu wollen. Und kann es sein, dass vielleicht daher so eine Abneigung kommt, überhaupt über irgendwas Neues nachzudenken? Also das bestehende System funktioniert dann auch für die allermeisten jedenfalls. Und deswegen sind die Verharrenskräfte, die Widersacherkräfte, die wollen, dass alles so bleibt, ist auch noch sehr stark. Ich kann da vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war in einer Projektgruppe der Bräuninger Stiftung, die 2008, 2009 ein Grundeinkommen für 100 und dann 200, man wurde dann unbescheiden und dadurch ist es nichts geworden, Euro für 200 Leute realisieren wollte in Stuttgart. Und ich habe in 2008 und dann in 2009 im Krisenjahr erlebt, dass bei 30% Umsatzeinbruch in der Automobilbranche der Speckgürtel um Stuttgart, also der strukturkonservative schwäbische Mittelstand, bei 30% Umsatzeinbruch gesagt hat, so wie es jetzt ist, so geht es nicht weiter. Und dann kam der fliegende Baron und hat eine Abwrackprämie eingeführt, wozu ich mich seitdem immer frage, ob sowas auch für Bundesregierungen gibt. Eben leider nicht. Aber die hat er eingeführt, da sind die Umsätze in der Automobilbranche wieder angezogen und auch der strukturkonservative schwäbische Mittelstand konnte sich dann wieder fragen, oh, vielleicht geht es ja doch noch so weiter. Also je schlechter die Verhältnisse, umso eher sind die Menschen bereit umzudenken. Da das bestehende System die allermeisten von uns noch ernährt, wenn wir nicht die Empathie haben, die 1 Milliarde hungernden Menschen auf der Welt wahrzunehmen, solange wird sich das System auch nicht ändern. Und man kann vielleicht grundsätzlich noch dazu sagen und steuertechnisch, es ist richtig, dass wir damit sehr gut gefahren sind. Wir dürfen aber eben nicht den Fehler machen, die Zukunft gestalten zu wollen aus einem Bewusstsein der Vergangenheit heraus. Was wir dann tun, ist nämlich rückwärts in die Zukunft gehen. Wir schauen auf die Vergangenheit, schauen, das ist ja immer so gut gewesen, aber wir wollen ja nicht die Vergangenheit gestalten, sondern wir müssen die Zukunft gestalten. Und da müssen wir einfach feststellen, dass heute mehr denn je, mehr als vor 200 Jahren, mehr als vor 100 Jahren und auch mehr als seit dem Zweiten Weltkrieg, wir Arbeitsteilung haben. Und Arbeitsteilung bedeutet, dass alle Steuern in den Preisen drin sind. Das kann man später noch erklären, wenn es interessiert. Und die Mehrwertsteuer macht das transparent. Wenn ich ein Interesse habe an einer transparenten Politik, dann muss ich für eine Mehrwertsteuer sein. Und das Grundeinkommen ist die soziale Komponente. Im Übrigen, um dann jetzt, und dann bin ich auch gleich fertig, um dann nicht in die falsche Ecke gestellt zu werden, ich bin natürlich nicht nur für die Mehrwertsteuer, sondern sehe eben, wie gesagt, auch drei weitere, wie soll ich sagen, Zuflussströme zur Finanzierung des Grundeinkommens. Eine davon ist die Einkommensteuer. Okay, dann würde ich jetzt gerne langsam die Brücke schlagen. Wir haben schon vorher drüber gesprochen. Es geht darum, heute zwei von den 50 bis 100 Modellen, die es da geben mag, vorzustellen. Und habe da zwei Stichworte hier stehen und würde gerne das erste, nämlich Sozialstaat 3.0, aufgreifen. Und wer mag denn einfach mal den einleitenden Satz zum Sozialstaat 3.0 bringen? Zweifellos der Michael Ebner. Michael. Ja, nachdem ich derjenige bin, der das maßgeblich da verbrochen hat, werde ich jetzt wohl nicht dran vorbeikommen. Also Sozialstaat 3.0, ist das ein BGE-Konzept, ein entschiedenes Jein? Also zum einen ist es nicht das, was wir letztlich unter einem Grundeinkommen, unter einem bedingungslosen Grundeinkommen also in existenzsichernder Höhe individuell berechnet, bedingungslos und so weiter, weil wir das im Moment finanziell nicht darstellen können. Nicht darstellen heißt in dem Falle nicht, wir können es nicht finanzieren, sondern das nicht sauber rechnen, weil immer dann, wenn wir massiv am Steuer- und Sozialsystem rumdrehen, hat das Auswirkungen auf die volkswirtschaftlichen Ergebnisdaten, aus denen wir das dann auch wieder mit der Finanzierung berechnen müssen. Das heißt, wir können das nicht wirklich seriös rechnen, ein Grundeinkommen in der Höhe, wie wir uns das eigentlich so erwünschen würden. Und von daher, weil wir es nicht rechnen können, können wir auch noch gar nicht so wirklich gesichert sagen, ob wir das auch so finanzieren können. Und von daher ist es sinnvoll, das jetzt in mehreren Schritten zu machen. Also diese Umstellung einfach Schritt für Schritt und dann schaut man, was rauskommt, weiß, wie man das wieder verändern muss und so weiter. Und dann geht man den nächsten Schritt, schaut wieder, was dabei herauskommt und so weiter und so fort, bis man dann wirklich das BGE hat. Darf und sozial. Eine Störung, ich weiß, aber als Zwischenfrage. Wäre es nicht kreuzunseriös, überhaupt hinzugehen und zu sagen, wir haben hier ein Modell und wir garantieren, dass das Modell funktioniert, weil wir es perfekt rechnen konnten? Kann es überhaupt ein Modell geben, was man da perfekt rechnen kann? Denn wenn ich an die Politik der letzten 10 Jahre denke, und da kann ich mich bewusst noch erinnern, glaube ich nicht, dass es irgendeine Veränderung gab, wo man wirklich glaubhaft versichern konnte, dass die Rechnung auch perfekt aufgeht. Ja, wie heißt das so schön? Ich glaube, Mark Twain hat den Satz zunächst geprägt. Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn sie in die Zukunft gehen. Aber wenn wir rangehen und sagen, die Veränderung zum jetzigen System halten wir klein, und wir schauen, dass wir in unsere Berechnung Reserven einplanen. unter diesen beiden Bedingungen glaube ich, dass man das doch seriös rechnen kann und sagen, okay, das wird zwar, ich meine, so ein Kalksheet, das man dann vorlegt, das rechnet immer auf drei Stellen hinterm Komma. Das ist nicht die Schwierigkeit, aber die Schwierigkeit ist, dass das, was dann hinten rauskommt, noch halbwegs was mit der Realität zu tun hat. Und da will ich behaupten, bei Sozialstaat 3.0 ist das die Ungenauigkeit, die wir drin haben, im Rahmen der Reserven, die wir eingeplant haben, so dass wir sagen können, auch wenn wir ziemlich daneben gelegen haben, laufen wir nicht in eine Entwicklung rein, wo alles den Bach runtergeht. Da muss man das natürlich anders anpassen, als wenn es gut läuft. Aber man geht da erstmal sozusagen mit dem Konzept der kaufmännischen Vorsicht dran. Und schaut erst einmal, dass dann, wenn das weniger gut läuft als kalkuliert, dass man dann das über die gebildeten Reserven abbilden kann. Von daher kommen andere BGE-Modelle mit sehr erfreulicheren Zahlen hin. Aber das sind dann meistens auch Modelle, die dann sozusagen die ganze Wegstrecke im Blick haben, während Sozialstaat 3.0 ein Modell für den ersten Schritt ist. Aber für einen ersten Schritt ist es dann auch schon ein sehr großer Schritt. So, Sozialstaat 3.0 ist aber nicht nur die Einführung eines Grundeinkommens, sondern ist überhaupt die Umstellung des gesamten oder sagen wir mal die Neuaufsetzung des gesamten Steuer- und Sozialsystems. Da kommt auch der Name her. Wenn wir uns die Geschichte des Sozialstaates anschauen, damals Ende des 19. Jahrhunderts, was Bismarck eingeführt hat, könnte man so als Sozialstaat 1.0 bezeichnen. Also die Krankenkasse, die Rentenversicherung, also alles noch sehr rudimentär, alles läuft so eher unter dem Stichwort der Elendsvermeidung, als dass es wirklich schon ein Sozialstaat im heutigen Sinne ist. Das wurde dann so ein bisschen fortentwickelt in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, dann die Arbeitslosenversicherung dazu. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es quasi einen Versionssprung. Da reden wir jetzt in unserer Systematik von Sozialstaat 2.0, also Wohlstand für alle, die dynamische Renten und so weiter. Da wurde der Sozialstaat massiv ausgedehnt. Und dann hat man das so im Lauf der Jahre auch immer mal wieder den Begebenheiten angepasst. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass wir eine Unterversorgung im Bereich der Schwerstpflegebedürftigen haben. Dann wurde die Pflegeversicherung draufgesetzt. Dann hat man dort eine Rentenlücke festgestellt. Dann wurde mit der Riester-Rente der private Teil der staatlichen Rentenversicherung da für jeden Beschäftigten irgendwo eingeführt. Also es wurde immer mal wieder angepasst, dann kamen dann die Hartz-Reformen und das ALG II. Und bei allen diesen Geschichten und vielen anderen Geschichten, die ich jetzt völlig ungenannt gelassen habe, wurde das Sozialsystem vor allem komplizierter. Und die ähnliche Entwicklung hat das Steuersystem genommen. Auch das Steuersystem ist inzwischen hochgradig kompliziert und wird nur noch von Spezialisten verstanden und da auch nur noch teilweise. Ich bringe da immer gerne den Schwank. Ich war das ist jetzt auch schon wahrscheinlich 10 Jahre her, wenn ich noch mehr, in der Urania, das ist eine Berliner Erwachsenenbildungseinrichtung, zu einem Vortrag. Und der Referent, es ging da über Steuerrecht, stellte sich vor als der Spezialist im Bundesfinanzministerium für den Paragraphen 2a des Einkommensteuergesetzes. Und sagte, er ist der Einzige im Finanzministerium, mutmaßlich auch der Einzige in der gesamten Republik, der durch diesen Paragraphen 2a des Einkommensteuergesetzes vollständig durchblickt. Er teilt sich das Zimmer mit dem Kollegen, der für den Paragraphen 2b des Einkommensteuergesetzes zuständig ist. Also wir haben ein Steuergesetz, wo noch nicht mal einzelne Gesetze komplett von einem Menschen verstanden werden, sondern Bruchteile von Gesetzen gibt es nur noch wenige Spezialisten, die da vollständig durchsteigen. Und das lässt sich meiner Ansicht nach nicht mehr evolutionär reformieren, sondern da braucht man harten Schnitt, so wie man das in der Softwareentwicklung auch macht. Wenn man ein Projekt irgendwann mal so an die Wand gefahren hat, dass überhaupt keiner mehr durchsteigt, dann setzt man halt das komplett neu auf. Und das wollen wir eben mit diesem Konzept Sozialstaat 3.0, also der nächste Versionssprung, wollen wir das Steuer- und Sozialsystem komplett neu aufsetzen, um dort auch eine saubere Basis dafür zu haben, um dann schrittweise dorthin zu gelangen, wo wir dann mit einem bedingungslosen Grundeinkommen dann letztlich hinwollen. Die Zahlen würde ich jetzt den Leuten nicht um die Ohren hauen, einfach auch deswegen, weil das Podcast-Format dazu sehr wenig geeignet ist. Wenn ich jetzt hier Zahlen vorlese, die kann sich eh keiner merken und keiner drunter was vorstellen. Auf dem Blog der Sozialpiraten, also sozialpiraten.piratenpartei.de, findet man dieses Modell. Dort findet man auch den Link auf das Kalksheet und Link auf den Kalkulator. Und was du machen kannst, darf ich mal eben dazwischen? Ja. Was du machen kannst und was dem Hörer auch hilft, wenn du mir einen Link schickst, dann bauen wir den, ich sag mal, in unsere Shownotes ein. Auf dem Blog krähennest.piratenpartei-nrw.de machen wir für jede Podcast-Folge nochmal einen Überblick. Und für alles, was jetzt noch folgt, sagt die Domain, aber hinterher setzen wir die dann in die Shownotes rein, sodass man auch diese Zahlen dann nochmal nachvollziehen kann. Also für die Zuhörer, ihr findet das nicht nur jetzt bei den Sozialpiraten, sondern dann auch nochmal in den Shownotes vom Krähennest. Und da kann man sich das mal im Detail anschauen. Die ganz groben Rahmendaten werde ich jetzt mal kurz noch nennen. Wir gehen von einem Grundeinkommen von knapp 500 Euro aus, ein bisschen drunter. Es wird eine steuerfinanzierte Gesundheitsvorsorge geben, also die Krankenkassen werden quasi aufgelöst und man geht ab dann quasi mit seinem Personalausweis zum Arzt und wird dort behandelt. Das heißt, das steckt dann im Prinzip auch schon drin. Und Leute, die in dieser Situation sind, werden sofort erkannt haben, okay, das liegt schon über dem Regelsatz von ALG 2, aber da kommen ja auch noch die Kosten für die Unterkunft dazu. Und da würden wir tatsächlich feststellen, das wäre nicht in der Höhe, die wir für existenzsichernd betrachten. Und von daher brauchen wir für die Bezieher kleiner Einkommen noch eine Ergänzung. Das nennen wir Wohngeld, weil wir es in Abhängigkeit vom örtlichen Mietspiegel zahlen. Das ist aber dann nicht an einen konkreten Mietvertrag oder so gekoppelt, sondern das wird jedem ausgezahlt, der ein entsprechend geringes Einkommen hat, sodass ja, also grob über den Daumen, je nachdem, wo er wohnt, liegt ein ALG-2-Empfänger ungefähr 100 Euro über dem, was er derzeit bekommt. Und ohnehin haben wir dann für alle Geringverdiener eine Besserstellung. Und wir haben eine Umverteilung insbesondere hin zu den Familien, weil die im Moment besonders benachteiligt werden. Und die besser verdienten, die werden das natürlich bezahlen müssen. Klar, irgendwo muss das Geld herkommen. Insbesondere werden wir das aber über eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage machen. Das ist ja immer heutzutage die Geschichte, dass für diejenigen, die wirklich gut verdienen, der Spitzensteuersatz gar nicht mehr so interessant ist, sondern maßgeblich ist, wie viel können sie sich vorher erstmal arm rechnen, bis sie dann diesen Spitzensteuersatz bezahlen. Und eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage bringt dafür das Steueraufkommen viel mehr, als wenn man einen nominell hohen Spitzensteuersatz hat, aber ansonsten das Steuersystem so lässt, wie es ist. Steuersystem werden wir dann umstellen auf eine Flat Tax bei 45 beziehungsweise 50%. Die Details holt er aus den Links dann raus. Wir werden auch die Umsatzsteuer, also man kennt es eher unter dem Begriff Mehrwertsteuer, leicht anheben, aber dort haben wir eine, ich nenne es jetzt mal, gewisse Bremse drin. Wir wollen diesen ersten Schritt möglichst bald gehen, und zwar auch in einem Schritt. Und da haben wir nur gewisse Spielräume in einem gemeinsamen europäischen Binnenmarkt, was wir mit der Mehrwertsteuer hochgehen können. So ein rein mehrwertsteuerbasiertes System, das natürlich aus Gründen der Steuervereinfachung auch seinen Charme hat, lässt sich nicht jetzt im nationalen Alleingang in einem Schritt gehen, sondern das muss langsam, da reden wir wahrscheinlich über Jahrzehnte, ich frage gleich mal André, ob er mir dazu stimmen wird, aber das ist keine Umstellung, die man zum Stichtag am nächsten 1.1. macht, sondern das ist etwas, was mindestens mal Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte braucht. André, würdest du mir da zustimmen? Dem kann man nur zustimmen. Und ich würde es gerne auch noch ergänzen und sagen, also um das Grundeinkommen in wünschenswerter Höhe zu haben, und man kann ja nicht nur, man muss ja nicht nur fragen, wie hoch müsste es denn sein, um es existenzsichernd zu haben, sondern man könnte ja auch fragen, welches Grundeinkommen wäre denn bezogen auf die Produktivität, die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik Deutschland heute möglich, gehen wir noch in ganz andere Größenordnungen. Also bis wir selbst auf einem existenzsichernden Niveau sind, kann es eine gewisse Zeit dauern. Was man allerdings tatsächlich schon im Grunde morgen machen könnte, wenn man es denken kann, oder meinetwegen zum nächsten Ersten, ist ein Grundeinkommen oder das, was wir vorhin unter dem Stichwort Sockeleinkommen, der Thomas schon angesprochen hatte, einführen und das dann eben langsam ansteigen lassen, aus welchen Steuern auch immer. Das kann man auch im Detail diskutieren. Aber eben mit einem Grundeinkommen beginnt, das unter dem Existenzminimum ist. Das ist nach der wissenschaftlichen Definition muss das Grundeinkommen nicht existenzsichernd sein. Das ist die Definition, wie man sie bei Van der Borg und von Parais findet. Da muss es nicht existenzsichernd sein, sondern bedingungslos. Aber die Definition, so wie sie das Netzwerk Grundeinkommen gewählt hat, die zwar auch nicht umstritten ist, was ist schon unumstritten, aber sozusagen die Definition, wie sie vom Netzwerk Grundeinkommen gewählt worden ist, sieht eben vor, dass es existenzsichernd ist. Und deswegen haben wir eben diesen Begriff Sockeleinkommen. Ich glaube, der Erik hat den geprägt und ich hatte diesen Begriff, ich habe den Vorschlag schon länger auch mit Herrn Werner diskutiert. Das ist übrigens einer der Vorschläge, den Herrn Werner nicht gut findet. Er meinte da zu mir, Herr Presse, das ist so, wie wenn Sie jemandem eine Jacke verkaufen wollen und Sie fangen mal mit den Knöpfen an und Sie fangen mal mit den Knöpfen an. Da muss ich sagen, hatte ich lange keine Antwort. Nach 2 Jahren bin ich mal wieder mit dem Zug gefahren nach Leipzig und habe ihm dann gesagt, nee, Herr Werner, das ist so, wie wenn Sie mal 1000 Filialen haben wollen bei DM, aber Sie können halt nicht mit 1000 Filialen anfangen. Da hat er bis heute noch nicht drauf geantwortet. Vielleicht sagt er da irgendwann mal was. Aber jedenfalls, das ist das, was ich also schon vor 2 Jahren als Sockeleinkommen, damals kannte ich den Begriff noch nicht, den finde ich aber genial, vorgeschlagen habe und finde es auch sinnvoll. Und mit einem Sockeleinkommen kann man im Grunde jederzeit anfangen. Das an der Stelle vielleicht noch dazu, wie schnell man wie viel und wie anfangen kann. Um die Begriffe mal so ein bisschen auseinanderzuhalten. Also wenn man den Definitionen vom Netzwerk Grundeinkommen folgen würde, dann würde auf heutige Kaufkraft ein BGE bei etwa 800 Euro beginnen. Ich spreche in meinem Modell, also Sozialstaat 3.0, von einem Grundeinkommen, nicht von einem bedingungslosen Grundeinkommen, weil diese etwa 800 Euro gibt es, zwar wenn man das Wohngeld dazu rechnet, aber das wird jetzt nicht jedem ausgezahlt, sondern nur den Menschen mit geringem Einkommen. Bei einem Sockeleinkommen fangen wir gegebenenfalls auch schon mit Beträgen deutlich unter 100 Euro an und von daher ist das halt ein viel anderer Begriff. Es ist eben, wie der Begriff schon sagt, ein Sockel. Das ist ja was unten dran ist und meistens nicht so besonders hoch ist, aber schon einmal eine Möglichkeit ist, da einen ganz langsamen Einstieg zu machen. Also es gibt im Prinzip zwei Einstiegspfade, die man haben kann. Entweder mit solchen kleinen Schritten, dass man sagt immer, wir reden da mal über 50 Euro oder so, die wir nach oben gehen, das auf mehreren, oder man macht einen ersten großen Schritt und hängt dann in so ein Konzept wie Sozialstaat 3.0 weitere Elemente rein, wie sie dann auch bei diesem Thema Sockeleinkommen schon angedacht werden, zum Beispiel indem man den ermäßigten Mehrwertsteuersatz abschafft und dann entsprechend das auf das Grundeinkommen obendrauf schlägt. Ja, soll ich mal ein bisschen was zum Sockeleinkommen erzählen? Ja, gerne. Ja, also, wie der Michael und wie der André schon bereits gesagt haben, ist das halt kein vollständig existenzsichern und teilhaben sicherndes BGE. Das ist halt ein kleiner Schritt, mit dem man anfangen kann und den man beliebig erweitern kann. Jetzt deswegen hat der Michael wahrscheinlich auch das Jein angeführt. Das Jein war ja auf den Sozialstaat 3.0 gemünzt, ne? Ach so, nur auf den Sozialstaat 3.0, okay. Ja, aber wie gesagt, auch das Sockeleinkommen ist halt nicht am Anfang das, was wir uns und ins Parteiprogramm geschrieben haben, in Form eines BGEs, ja, eines bedingungslosen Grundeinkommens. Also nochmal einen Moment. Das ist halt ein kleines, partielles, bedingungsloses Grundeinkommen. Und zwar, wie soll man sich das vorstellen? Das ist ein ganz interessanter und schneller Schritt, den man machen kann, den man auch relativ zügig einführen kann. Und zwar, um das Sockeleinkommen an sich zu erklären. Also das Sockeleinkommen kann halt durch mehrere kleinere Sockeleinkommen, die zusammen ein größeres Sockeleinkommen ergeben und die dann irgendwann zu einem BGE werden würden, immer wieder erweitert werden. Und die Komponente, die momentan daraus am fortgeschrittensten ist, es beschäftigt unterschiedliche Steuern, ja, ist das Sockeleinkommen aus Umsatzsteuer. Und Umsatzsteuer, das kennen wir aus dem Begriff Mehrwertsteuer, so halt wird das umgangssprachlich genannt. Und es gibt bei der Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer gibt es zwei unterschiedliche Steuersätze aktuell. Und zwar, ihr kennt das, ihr geht nach McDonald's, rein in die Filiale, dann habt ihr eure Bestellung abgegeben, dann fragt die Verkäuferin, die fragt dann zum Mitnehmen oder zum Hieressen. So. Und damit ist verbunden, ob sie 7% Umsatzsteuer bucht oder 19%. 7% Umsatzsteuer, wenn du das Essen mitnimmst, dann gilt es als Lebensmittel. 19%, wenn es dort essen möchtest. So. Und wir fanden, das ist irgendwie so ein bisschen komisch, ja, mit den 7%. Und das benutzt, das kennt ihr sicherlich aus der Presse, da gab es eine heiße Diskussion drum, dass fällt unter 7%, was fällt unter 19% Mehrwertsteuer. Zum Beispiel hat ja die FDP am Anfang, als unsere Regierung hier gebildet worden ist, sich dafür stark gemacht, dass zum Beispiel Hotelbesuche halt mit 7% besteuert sind. Im Grunde generell, das Ganze ist ein bisschen unfair und das zeigt auch so ein bisschen das Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben. Wir haben ein Umverteilungsproblem. Ja, es wird von den Bedürftigen, von den Leuten, die viel verdienen, nicht genug auf die Bedürftigen umgerechnet. Und es ist auch so, dass der zwei Doppelverdienerhaushalt ohne Kinder dem Haushalt mit Kindern einen gewissen Vorteil hat. Jedenfalls, das hat sich so über die Jahre herauskristallisiert. Wir haben ein Umverteilungsproblem. So, wo soll uns jetzt dieses Sockeleinkommen helfen? Unsere Idee ist, und die ist miteinander verschweißt, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Umsatzsteuer generell harmonisiert auf 19%. Das heißt, den 7% Umsatzsteuer auf 19% anhebt. Das Geld, was man dabei gewinnt, das legt man um und gibt jedem Einwohner von Deutschland bedingungslos ein Sockeleinkommen. Ja? Das sind, mal ein paar Zahlen zu nehmen, ungefähr zwischen 40 und 50 Euro. Unsere Berechnungen sagen 48 Euro. Jetzt sagt der eine, das ist aber nicht so viel. Ja, ich sag mal, das ist eine Menge. Für jemanden, der G2 bekommt, ist das eine ganze Menge. Ja, etwas mehr als 380 Euro im Moment sind Sicherung. Ja, und 50 Euro mehr ist das schon eine ganze Stange. Natürlich ist es so, dass er für Lebensmittel etwas mehr bezahlen muss jetzt. Ja, weil da würde die Banane, die würde statt 1 Euro an der Kasse, ja, sagen wir so ein Bund Bananen, der würde jetzt ungefähr 1,20 kosten. Die Steuern, die werden immer umgeschlagen. Das heißt, irgendwann hat der Verbraucher zahlt dann, merkt das in der Form, da halt dass er etwas mehr für die Preise bezahlt. So, aber wo hilft uns das denn jetzt bei der Verteilung? So, es ist so, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ich habe ein gutes Gehalt, ja, ich gebe so vielleicht im Monat, ja, zwischen, für mich persönlich, zwischen 300 und 400 Euro an Lebensmitteln aus. Ich achte ein bisschen auf Qualität, ich kaufe mir vielleicht den einen oder anderen Schnickschnack, den sich der ALG-2-Empfänger nicht leistet. Das heißt, ich habe viel mehr davon, von diesen 7% Ermäßigung, die ich bekomme, also 12% sind das netto, ja, Ermäßigung auf meine Lebensmittel. Der ALG-2-Empfänger, der wenig von seinem Gehalt sehr wenig, also der diese Grundsicherung bekommt, ja, und sehr wenig Geld zur Verfügung hat, der muss ja schon sehr kostenbewusst leben, ja, und der hat relativ wenig davon, ja, der halt, wir haben das mal ausgerechnet, so ein Student, der meinte so, er hat ungefähr so 150 Euro Lebensmittelkosten im Monat, ja, und das wären dann für ihn, naja, ein bisschen mehr als 15, vielleicht 20 Euro. Das hieße, der hätte einen so einen Nettogewinn von 30 Euro, wenn er das von uns bekommen würde. Auf der anderen Seite wäre ich wahrscheinlich derjenige, der ein bisschen mehr drauf zahlen müsste. Ne? Und ja, jetzt nochmal zu dem Sockeleinkommen. Wo hilft, darunter ist diese ganze Ideologie und auch ganzen Ideen, die mit dem Grundeinkommen, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verbunden sind. Unter anderem zum Beispiel die Familienförderung. Ja? Das heißt, eine Familie, ja, die zum Beispiel zwei Kinder hat, die bekommt das Sockeleinkommen ausgezahlt. Das heißt, die kommt roundabout 200 Euro dann im Monat. Ja, natürlich, so ein Kind benötigt im Monat so viel Geld wie ein Erwachsener für Lebensmittel. Aber wir hatten ja zum Beispiel, es gibt zum Beispiel so halt für die Diskussion, die hörte man mal in Medien und wird häufiger angeführt, zum Beispiel die Windeln, die sind zum Beispiel vergünstigt, sondern die kosten 19%. Und dabei hilft das den Leuten, ja, ihre Lebenskosten zu machen. Für die Familie ist das ein richtigen Boost. Und für die Singles ist das eher ein Nullsummenspiel, ja. Was damit auch verbunden ist, wir reden immer von der Familie, damit ist ja ein gewisses Wertebild vorhanden. Aber gesagt, wir wollen ein etwas weltoffeneres Wertebild, auch vielleicht ein moderneres. Es gibt ja zum Beispiel, ich sag mal, zwei Frauen, die sich lieben und jeder hat ein Kind. Ja, das ist ja eigentlich auch eine Familie, ja. Und in unserem Modell, das ist halt von diesem Wertebild, von diesem konservativen Wertebild gelöst, ja, weil es gibt zum Beispiel da drin kein Ehegattensplitting, ne? Was wir festgestellt haben, ist Argumente für das Sockeleinkommen aus der Umsatzsteuer, ja, dass es eine bessere Umverteilung gibt, ja, die Familien werden mehr gefördert, ja, die bedürftigen Menschen werden stärker gefördert, ja, das ein zweiter wichtiger Aspekt ist, das ganze, wie ich sagte eingangs, dass das BGE-Gedankengut, sag ich mal, dort drin verankert ist, ja, so ein Sockeleinkommen einmal einzurichten, würde uns helfen, ja, die ganze Verwaltungsstruktur schon mal zu schaffen, ja, für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist nämlich das Gleiche. Was heißt denn Verwaltungsstruktur? In Verwaltungsstruktur, die ist sehr gering beim Sockeleinkommen. Man benötigt im Grunde genommen, hat der Mensch im Leben drei Sachen mit der Verwaltung abklären. Wenn ein Kind geboren wird, geht man dann eigentlich zum Finanzamt, meldet an, dass das Kind geboren ist, gibt eine Kontonummer der Eltern an, Sockeleinkommen geliefert. Wenn das Kind 18 wird, ja, zum Erwachsenen, ja, dann kann es das Sockeleinkommen auf sein eigenes Konto umlegen. Ja, und wenn dann irgendwann der Erwachsene alt wird, und dann wird das abgemeldet. Ansonsten ist es eigentlich nur ein Dauerauftrag, der einmal, ja, wann es auch immer sein möge, wenn das Sockeleinkommen erhöht wird, ja, nochmal angepasst werden muss. Ne? Aber da es immer das gleiche Sockeleinkommen ist, alle kriegen das gleiche, ist es halt immer nur ein Wert, der verändert werden will. Was das Schöne daran ist, am Sockeleinkommen, ist, man lernt mit BGE umzugehen. Wenn man sich mit vielen Leuten, unter anderem mit dem Herrn Werner, unterhält, ähnlichen, die sagen einem, dass man erstmal das, oder ich habe Herrn Stüttgen das mal, den beiden habe ich das mal in Düsseldorf bei einer Veranstaltung gefragt, man muss erstmal lernen, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen umzugehen. Es ist ein gewisser Lerneffekt, dahinter ist ja dieses Wertebild, das muss sich erstmal verankern in unserer Schaft. Und das kann man so stückweise machen, weil man kann das Sockeleinkommen stückweise zu einem bedingungslosen Grundeinkommen aufbauen. Was wir festgestellt haben, nochmal zwei so Aspekte, wir haben das, wir gehen jetzt momentan so durch die Partei, ja, und stellen das jetzt vom Stammtisch zu Stammtisch oder vielmehr auf Treffen vor. Und damit die sozialpolitische Seite, das war auf dem Sozialkämpfer, ist das sehr, sehr gut angekommen, ja. Und ich bin da zum Beispiel auch im Treffen der Wirtschaftsleute in NRW gegangen und da ist das auch sehr, sehr gut angekommen, ja. Und die sind generell skeptischer, das sind zwei vom Typus her vielleicht so ein bisschen unterschiedlich. Charaktere. So wie der Michael, er sagt, er ist mehr der so Verwaltungspirate, Finanzpirat, ja. Und der André und meine Wenigkeit eher die Leute sind, die halt auch diese Idee, Kernidee des bedingungslosen Grundeinkommens trans wollen. Alle diese beiden Seiten, die akzeptieren dieses Einkommen. Das hat also eine sehr hohe Akzeptanz. Und noch eine Einmerkung, die ich jetzt, bevor ich jetzt zum Schluss komme, die ich damit noch noch erzählen möchte, ist, es ist vollständig kompatibel zum heutigen System. Ja, es wird halt unter das heutige System aufgelegt. Das bedingungslose Grundeinkommen, eine wichtige Bedingung, die damit verknüpft ist und die wir uns politisch auch da nicht zerbraten lassen dürfen, ist, dass das ja nicht gegen irgendwelche, gegen das ALG II angerechnet wird oder gegen irgendwelche anderen Subventionen, sondern unten drunter, so ist die Idee sofort kaputt. Ja, dann funktioniert das nicht mehr, diese schöne Umverteilung, dass es das aktuelle System anhilft und da schon mal eine gewisse Linderung für gewisse Personengruppen hilft. Es hilft durch die Bank den Leuten, es stärkt sowohl die unteren Einkommen als auch die Mittelschicht. Das ist sehr wichtig, finde ich. Und das zweite ist, es ist voll kompatibel zum Beispiel zu einem Grundeinkommen wie dem Sozialstaat 3.0. Weil das ebenfalls dieses System von unten, ja, anhebt, ja, und ich sage das jetzt mal so etwas plakativer, es hilft, das Grundeinkommen Richtung des zum bedingungslosen Grundeinkommen zu klären. Als Abschluss will ich noch mal ganz kurz was sagen, was ich immer für wichtig sind. Die Idee ist in der Partei mehr schon entwickelt und das war wieder so ein schönes Beispiel, wie die Piratenpartei arbeitet. Auf der Wirtschaftskonferenz in 2012/1 in Hamm. Der Erik und ich, wir kannten uns nicht, ja. Ich war ein bisschen schneller und hatte halt das Sockeleinkommen da vorgestellt und er hatte es auch schon dazu Anträge und was so vorgestellt und wir sind dann da zusammengekommen, weil wir die gleiche Grunde hatten, ja. Und als Dritten, also Erik Manneschmidt ist derjenige, der Zweite und der Dritte, der noch im Bunde ist, der diese Ideen der Umsatzsteuer nochmal konkretisiert hat und noch ein bisschen mehr ausgearbeitet hat, ist der Michael Schorn. Und ja, und dieses Modell, das geht jetzt hier so durch die Partei, verteilt sich gut und es hat eine recht hohe Akzeptanz. Das wollte ich einfach noch dabei anmerken. Und jetzt gebe ich mal ab. Okay, jetzt habe ich euch... Dann ergänze, bevor ich frage. Okay, geht auch ganz schnell. Ihr habt 48 Euro ausgerechnet. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, es gibt eine Studie vom DIW, von Stefan Bach heißt der, glaube ich, er nennt es nicht Sockeleinkommen, sondern Mehrwertsteuerbonus, kommt auf 60 Euro. Wenn wir diese 60 Euro, und das würde ich vielleicht jetzt ganz kurz eben tatsächlich kurz skizzieren, weil ich nicht weiß, ob wir später noch dazu kommen, an alle auszahlen können, dann ist die Frage, zahlen wir die additiv oder substitutiv aus? Du hast es eben additiv angesprochen, so kann man es machen. Da bin ich auch für. Ich kann mir alternativ vorstellen, dass man substitutiv auszahlt, dass also beispielsweise wer heute schon 600 Euro Transfereinkommen bekommt, eben dann nicht 60 Euro obendrauf bekommt, sondern eben 60 Euro Sockeleinkommen plus 540 Euro Resttransfer. Wenn tatsächlich durch diese Anhebung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes eine Inflationswirkung eintritt, muss natürlich auch die Transferzahlungen erhöht werden. Das konnte man ganz schlecht verstehen, André. Entschuldigung. Okay. André? Ja. Bitte einfach den letzten Satz nochmal. Der war wichtig. Okay, den letzten Satz. Wenn man das substitutiv macht, dann kann man sagen, derjenige, der heute 600 Euro zum Beispiel Transferzahlung erhält, würde dann ein Sockeleinkommen von 60 Euro plus 540 Euro Referenz, die heute erhält, bekommen, nach Einführung des Sockeleinkommens. Wenn durch die Erhöhung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes es tatsächlich zu einer Teuerung kommen sollte, muss natürlich auch die Transferzahlung entsprechend angepasst werden. Das ist ja im heutigen System auch vorgesehen. Wenn wir Inflation haben, steigen auch die Transferzahlungen an, muss in die bestehenden Systeme hineinwachsen. Das ist an der Stelle sympathisch. Der Effekt, auf den ich hinaus will, und das ist jetzt der vorletzte Satz, ist folgender. Wenn wir 60 Euro substitutiv auszahlen, tritt folgender Effekt ein. Ich mache es mal sehr, sehr einfach, dass es überschaubar berechenbar bleibt. Wenn wir sagen, wir haben 40 Millionen Leute, die in Deutschland einer Erwerbsbeschäftigung nachgehen, heißt es, dass 40 Millionen es nicht tun, also irgendwie Transfers bekommen. Da gehören dann zwar auch nicht erwerbstätige Ehegatten und so weiter dazu, aber jetzt diese ganzen Details lassen wir mal auf der Ebene außen vor, sagen 40 Millionen erhalten ein Transfereinkommen. Wenn das Grundeinkommen in Höhe von 60 Euro substitutiv ausgezahlt würde, also die Bezüge dieser übrigen 40 Millionen um 60 Euro senken würde, dann würde im Umkehrschluss automatisch die Rentenkasse 60 Euro pro Monat pro Bürger sparen, die Sozialversicherung, also die Sozialtransfers, das Kindergeld etc. pp. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Wenn das geschieht, dann spart der Staat sozusagen bei 40 Millionen 60 Euro im Monat ein. Mit anderen Worten, dadurch, dass er bei 40 Millionen 60 Euro im Monat einspart, kann er aus der Einsparung wiederum ein bedingungsloses Grundeinkommen von 30 Euro für alle 80 Millionen realisieren. Das ist eine gaußsche Reihe. Man kommt dann zu dem Ergebnis, und dann bin ich fertig, dass bei einem Sockeleinkommen von 60 Euro, wenn es substitutiv konstitutiv ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen von 120 Euro finanzierbar wird, etc. etc. Ja, und das aus dem nichts, aus dem bestehenden System heraus, ne? Nur durch eine bessere Verteilung. Das ist finde ich sehr wichtig, nochmal anzumerken. Ganz genau. Wobei man natürlich da bedenken muss, es spart nicht der Staat, Klammer TM, Klammer zu, wenn zum Beispiel an die Rentner weniger ausgezahlt wird, sondern umgekehrt aus den Rentenbeiträgen kommt da Geld rein, das dann an die Rentner als dynamische Rente ausgezahlt wird. Ob man das so jetzt ohne weiteres so rechnen kann, auch die Teuerungsgeschichten, wenn wir, wie gesagt, da entsprechend das die Mehrwertsteuer anheben, dann schlägt das natürlich auf die Teuerung durch. Da zu sagen, okay, wir rechnen das hoch, bis wir irgendwie die 120 Euro haben, das halte ich für sehr gewagt. Das darf man für sehr gewagt halten, aber die Grauscherei ist jedenfalls existent. Okay. Jetzt mal für den Normalpiraten. Ihr habt euch beschäftigt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wir haben jetzt heute zwei Modelle vorgestellt und die beiden Modelle sind nicht miteinander konkurrierend. Genau. Ja. Der Sozialstaat 3.0 wäre aber das Modell, was ihr den Piraten vorschlagen würdet, wenn es auf einem Wahlprogramm Parteitag zur Abstimmung kommen sollte zum Thema BGE, dann wäre es das Modell, was ihr drei gerne vorstellen würdet, nach jetzigem Stand. Also ich würde da sehr ungern eine Konkurrenz einführen und sagen, okay, es darf nur ein Modell geben. Das halte ich auch für taktisch für ganz unklug. Und ich meine, wir haben uns den Luxus erlaubt, in ein Grundsatzprogramm sowohl ein Sucht- als auch ein drogenpolitisches Kapitel aufzunehmen. Wir sollten uns durchaus auch gönnen, da jetzt das Grundeinkommen mit mehreren konkreten Vorschlägen zu untersetzen, zumal das Sockeleinkommen ja nicht wirklich ein Grundeinkommenskonzept ist, sondern ein Weg dorthin. Ein Weg dorthin, der doch vergleichsweise langfristig ist. Für den Fall, dass wir überhaupt die Chance haben, etwas umzusetzen, dann wird das allenfalls in der Konstellation sein, dass wir eine andere Regierung entweder durch eine Koalition stützen. Das ist etwas, wo viele Piraten schon ganz große Bauchschmerzen kriegen werden, wegen Fraktionszwang oder so. Oder dass wir die Duldung einer anderen Koalition uns irgendwie verkaufen lassen. Sprich, wir wählen da einen anderen Kanzler mit und dafür bieten die uns was an. Das könnte zum Beispiel auch sein, die Einführung oder ein paar ordentliche Schritte hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Alles andere, also dass wir zum Beispiel nach der nächsten Bundestagswahl 50% plus X haben und einfach mal durchregieren können, halte ich für derart utopisch, dass wir da nicht wirklich einen Gedanken dran verschwenden müssen. Darum geht es ja auch so nicht. Und wenn wir in einer solchen Situation, wir sitzen zum Beispiel bei Koalitionsverhandlungen mit am, ich nenne es jetzt mal Katzentisch und können sagen, ja, unter diesen Umständen können wir das vielleicht mittragen, unter diesen eher nicht. Wenn wir dort mehrere Modelle zur Auswahl haben und da einfach kulant sagen können, ja, das und das können wir uns vorschlagen, sucht euch was raus, sind wir in einer taktisch viel komfortableren Situation, als wenn wir uns auf ein Modell festgelegt haben und sagen, das muss es jetzt sein. Ohnehin sachorientierte Politik läuft eigentlich nicht so, dass man sagt, okay, das ist der Vorschlag, das ist jetzt alternativlos. Den Begriff alternativlos sollte man ohnehin verbieten, weil er komplett unsinnig ist. Und nach solchen Verhandlungen geht es nur darum, welche Seite konnte sich jetzt mehr durchsetzen, sondern wir wollen letztlich, dass bessere Lösungen rauskommen und je breiter wir anbieten können, desto eher wird sich die andere Seite auch in irgendetwas wiederfinden und dann kommen wir auf diese gemeinsamen Schnittmenge weiterarbeiten. Michael, ich verstehe, was du sagen möchtest, aber ich versuche jetzt mal für viele Piraten zu fragen, für alle möchte ich mir nicht anmaßen, aber für viele Piraten zu fragen, die Piratenpartei hat sich dafür ausgesprochen, salopp gesagt, sich mit dem BGE zu beschäftigen. Soweit, so gut, das habt ihr getan. Die Öffentlichkeit wird irgendwann die Frage stellen und sagen, okay, BGE klingt erstmal alles ganz schön, ist eh alles eine schöne Geisterei und klappt ja eh gar nicht. Damit ist die Forderung an die Piratenpartei gestellt, wie kontert ihr? Wir machen unser Wahlprogramm in der Regel grundsätzlich nicht dafür, dass wir irgendwelche Alternativen, wobei Alternative heißt ja eigentlich nur eine oder andere Möglichkeit, will ich so ausdrücken, grundsätzlich machen wir nicht ein Wahlprogramm in 37 Varianten, um es irgendwem recht zu machen, sondern Piraten haben in der Vergangenheit ihr Wahlprogramm aufgestellt, um zu sagen, das ist unsere Forderung, ohne daran zu denken, ob wir eine absolute Mehrheit erreichen können oder nicht und wie verrückt die Idee auch immer sein mag. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Piraten wissen möchten, mit welcher favorisierten Idee gehen wir denn an den Staat? Wie das in einer eventuellen Koalitionsverhandlung aussieht, könnte mancher Pirat sagen, spielt ja jetzt noch mal gar keine Rolle. Und deswegen meine Frage, wäre der Sozialstaat 3.0 in Kombination vielleicht mit dem Sockeleinkommen als Staat oder wie es auch im Detail dann funktionieren soll, wäre denn der Sozialstaat 3.0, der von den Piraten gestützt würde, ich gebe dir recht, dass es mehrere Varianten geben sollte, aber wäre das ein Weg, mit dem man tatsächlich zur Bundestagswahl an den Staat gehen könnte oder wie stellt ihr euch das vor? Dazu würde ich gerne was sagen. So sprich. Ich auch, aber mach das bitte. Also ich habe nichts gegen den Sozialstaat. Man könnte jetzt meinen, André ist zensiert worden, er ist soeben aus dem rausgeflogen. Wir wollen seine Meinung nicht hören. Nein, natürlich nicht. Wir schweigen jetzt ganz einfach und ich verrate euch den Geheimtrick, das wird hinterher nicht hörbar sein. Vielleicht redet aber zuerst einmal der Thomas, um die Zeit da zu nutzen, weil wer weiß, wie schnell André jetzt wieder reinkommt. Ich würde gerne tatsächlich warten. Ich gucke jetzt auf die Uhr. Lass uns 3 Minuten geben. Wie gesagt, den Hörer belastet es nicht. Der hört nur, was wir reden. Der wird nicht hören, wie lange wir gewartet haben. So, da ist er wieder. André, wir haben dich nicht zensiert. Und wir warten jetzt auf dein Wort. Sorry, vielen Dank. Ich hatte es damals versehen. Super. Also nichts gegen den Sozialstaat 3.0. Halt ihn auch für vereinbar mit dem Sockeleinkommen. Insofern hätte ich kein Problem, dass wir uns da etwas in dieser Richtung einigen. Ich möchte aber gerne die Prämisse kommentieren, die du eben auch gemacht hast, nämlich dass Menschen außerhalb der Piratenpartei kommen und sagen, ja, wie wollen wir es denn machen? Ich habe gestern auch innerhalb. Okay, auch innerhalb, sehr gern, dann umso mehr. Ich habe gestern ein super Gespräch mit der Susanne Wiest, die ihr glaube ich, alle kennt, und sie sagt zu mir, Mensch, was können wir denn machen, um das Thema innerhalb und auch außerhalb der Partei noch ein bisschen weiterzubringen? Da habe ich gesagt, ja, ich kann mich eigentlich voll hinter dem Schluss von Offenbach stellen, insofern hätte ich zwar gern irgendwas gemacht, aber viel mehr als wir da jetzt gemacht haben, können wir realistischerweise gar nicht machen. Auch alles andere hielt ich für politisch nicht für klug. Dann sagt sie, ja, können wir nicht so einen Antrag machen, wo wir sagen, wir beantragen, also wo es uns darum geht, den Dialog zum Grundeinkommen in der Bevölkerung, meinetwegen auch in der Partei, aber in der Bevölkerung zu suchen und voranzubringen. Also eine breite Diskussion zum Grundeinkommen in der Bevölkerung zu initiieren. Und das halte ich, gegeben die Prämisse, die du gerade aufgemacht hast, für den, wenn ich so sagen darf, piratigeren Weg, nicht zu sagen, so jetzt überlegen wir uns mal, was mit welchen Segnungen wir für die Menschheit kommen können, sondern zu sagen, wir wollen jetzt einen breiten gesellschaftlichen Dialog darüber, nicht was wir wollen, sondern was wollt ihr denn? Also was haltet ihr für sinnvoll? Wir haben jetzt, und da finde ich halte ich es überhaupt nicht für widersprüchlich, im Gegenteil, 3-4 Modelle und meinetwegen Zahlungsströme zur Finanzierung des Grundeinkommens, die auch kompatibel sind, nebeneinander hinzustellen, anstatt zu sagen, wir haben dieses eine Modell, sondern einfach, wir können uns diese 4 Zahlungsströme vorstellen, darüber können wir noch viel sagen, aber wie würdet ihr es denn sehen? Könnt ihr es genauso sehen? Und ich glaube, dass ich würde mir und uns zutrauen, dass wir eigentlich jeden dazu gewinnen können, zu sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht so falsch, zu sagen, also das Grundeinkommen wird nicht aus der Mehrwertsteuer, außer aus der Einkommensteuer, aus der XY-Steuer, sondern das ist eine Negativsteuer, die aus verschiedenen Steuerkomponenten gezahlt wird. Das ist übrigens auch schon Realität, denn wir haben ja das sogenannte Non-Affektationsverbot. Michael, bitte korrigiere mich, wenn ich das ausspreche, dass wir also nicht sagen dürfen, wir nehmen jetzt diese diese Steuer ein und geben die dafür exakt aus. Was mich dann immer wundert, wenn es heißt, es muss gegenfinanziert werden. Also im Grunde hat man doch so durch die Hintertür diese Affektationen. Aber formell haben wir das Affektationsverbot oder Gebot. Das heißt, dass wir keine Zweckbindung der Steuer einrichten dürfen. Also faktisch heißt das auch schon heute, jeden Euro, den wer auch immer vom Staat bekommt, im Übrigen auch die Kultursubvention, die man bekommt, wenn man ins Theater geht, die viel höher ist, wenn man zweimal im Monat ins Theater geht, als was ein durchschnittlicher Hartz-IV-Empfänger bezieht. Also jeden Euro, den ich vom Staat heute bekomme, da stecken die Steuern schon äquivalent in ihrem Anteil drin. Also etwa 33% Mehrwertsteuer, etwa 32% Einkommensteuer und etwa nochmal 33% oder so oder 34% von allen anderen Steuern. Also da haben wir die Proportionen drin. Das sind Negativsteuern aus verschiedenen Steuerquellen und wir können uns auf die Realität beziehen und müssen nicht sozusagen ein Modell nach vorne stellen und sagen nichts anderes. Also wir können wirklich die Realität... Dann lass mich das mal eben wahlkampftaktisch übersetzen. Auf der einen Seite werden wir Piraten in eine Ecke gedrückt, wo wir das Rennen auch ein Stück mitmachen müssen. Wir müssen uns zu Themen äußern, weil das einfach der Wähler, von dem wir gewählt werden wollen, erwartet. Wir müssen nicht alles tun, was sich jeder Wähler wünscht. Dafür sind wir Piraten, dass wir unsere eigenen Ideen haben. Dafür gibt es die Piratenpartei. Aber ein Stück weit muss man sich zumindest da dem System anpassen und dazu gehört, dass der Wähler sagt, ich möchte eigentlich wissen, was ihr fordert. Wahlkampftaktisch könnte man das also zusammenfassen, indem man sagt, man stellt 1, 2, 3 Modelle vor, plus das Zusatzmodell, was heißt, bist du damit nicht einverstanden, komm in die Partei. Ansonsten kann man diese drei Dinge diskutieren und wir sind die Bürgerbeteiligungspartei, also lasst uns drüber reden und so bestellen wir uns das BGE grob vor. Habe ich das so wiedergegeben, richtig wiedergegeben? Also wenn ich dazu gleich antworten darf, ich würde auch nicht gerne immer von Modellen sprechen. Ich weiß, das ist üblich, aber was das Grundeinkommen betrifft, soll man an der So, jetzt stelle ich André, entschuldige bitte. Jetzt stelle ich die Frage andersrum. Wer sie auch immer von euch dreien beantwortet. Wie meint ihr, dass wir in den Bundestagswahlkampf mit dem BGE eintreten sollten? Ja, dann pass mal auf, daran arbeiten wir ja. Und zwar, das ist jetzt, ich versuche jetzt das mal ein bisschen, was alle hier erzählt haben, so ein bisschen mal noch ein bisschen verständlicher zu machen. Erstens einmal das, was der, erstmal André, schönen Gruß an Susanne, wenn du sie nächstes Mal siehst. Wirklich eine sehr tolle Frau. Solltet ihr Piraten, wenn ihr sie seht, mal mit ihr ein bisschen reden. Sie hat sehr, sehr schöne und gesunde Vorstellungen. So, dann kommen wir mal zum Inhaltlichen zurück. Als erstes, kurz zu den Sachen von André, ich möchte das mal verdeutlichen. Wenn ihr an der Tankstelle tankt, ja, dann zahlt ihr da ja einen ganzen erheblichen Anteil an Steuern auf euren Sprit, ja. Das ist ja der Großteil der Steuern und davon wird zum Beispiel ein Teil, das ist das, was der André beschreibt, dass man eigentlich nicht eine Steuer 1:1 auf etwas umschlagen kann. Man kann jetzt nicht damit nur den Straßenbau, was damit passiert, finanzieren, sondern zum Beispiel ein Teil dieser Mineralölsteuer fließt in die Rentenkassen rein. So, das ist schon mal das eine. Das zweite, wie verhalten wir uns im Bundestagswahlkampf? Also als erstes, wir haben dieses Sockeleinkommen, das ist eine ganz schicke Idee. Das kann man, ich sage mal vermarktungstechnisch ganz gut den Leuten erklären. Ja, wichtig ist, dass wir uns nicht zerreißen lassen, dass die Umsatzsteuer, ja, und das Sockeleinkommen getrennt werden. Weil ansonsten heißt es in der Presse, die Piratenpartei möchte den verminderten Umsatzsteuer, also die verminderte Mehrwertsteuer abführen. Das wäre auch zutiefst unsozial. Es ist nur sozial in dem Moment, wenn das Sockeleinkommen mit einfließt. Das ist ganz wichtig zu planen. Ich muss mal zwischendurch fragen. Das heißt also, du würdest jetzt, du kannst es gleich weiter ausführen, das Sockeleinkommen aus der Umsatzsteuer würdest du jetzt erstmal an die Front stellen für die Argumentation. Man muss beides machen. Erste Forderung ist Sockeleinkommen aus Umsatzsteuer. Zweite Forderung ist Enquete-Kommission, wo die Modelle und der Weg Richtung BGE bestimmt wird. Das ist auch das, was im Grundsatz das erste nicht, das zweite steht im Grundsatzprogramm. Für das erste, da arbeiten wir dran an Anträgen. Ja, dass du den Leuten sagst, guck mal, hier konkret, so ungefähr funktioniert BGE, damit die Leute das in der Bevölkerung, die müssen das verstehen langsam, was wir da machen. Ja, das ist das Problem. Wir Politiker erzählen der Bevölkerung zu wenig, was wir hier machen und wir erklären es ihnen zu unverständlich. So, und das zweite, was es ist, das ist im parlamentarischen Prozess so drin, ja, und so haben wir es festgelegt, wir müssen gucken, dass wir irgendwie, wenn wir im Bundestag kommen, ja, irgendwie eine Viertel des Bundestages davon überzeugen, eine Enquete-Kommission einzuschmeißen, ja, und die sich dann konkret mit den Modellen behandelt. Deswegen müssen wir Modelle entwickeln, ja, damit wir auch mal was vorzuweisen haben. Und dann haben, da kriegen die zum Beispiel einen Sozialstaat, dann kriegen die, es gibt das solidarische Bürgerentgelt, auch in der Piratenpartei und ähnliche Modelle, dass die dann, die behandeln dann das und die würden dann daraus ein Modell vorschlagen oder ein Modell entwickeln, was man dann umsetzen könnte. Aber wie konkret nochmal ganz zusammengefasst, das Sockeleinkommen kann man, das sehe ich nicht in der Enquete-Kommission, das sehe ich als eine konkrete politische Forderung für, sobald wir im Bundestag drin sind. Und das zweite ist, die zweite politische Forderung ist die Enquete-Kommission für das BGE zu fordern. Und ich sehe bei beiden Möglichkeiten wirklich, wenn wir es ein bisschen geschafft kriegen, dieses das gescheit in der Bevölkerung zu vermitteln, ja, und dass wir unser was wir uns als Ziel gesetzt haben, wir wollen doch die Zusammenarbeit mit anderen Parteien, wenn wir dieses Modell, was zum Beispiel wunderbar auch im NRW-Parlament läuft, ja, wenn wir dieses Modell umsetzen, die Leute vertrauen, also die Politiker aus anderen Parteien uns Vertrauen fassen, ja, dann schaffen wir es wahrscheinlich diese gute Idee, dass jemand das aufgreift von denen und umsetzt, ja, und hoffentlich korrekt umsetzt, ja, und das sind die zwei Sachen. Ich sehe da auch Möglichkeiten, bei beiden Möglichkeiten, dass wir das politisch umsetzen und das innerhalb der nächsten 4 Jahre. Also ich sehe hier nämlich nicht, dass wir hier noch Ewigkeiten und 50 Jahre Zeit haben, hier irgendetwas zu diskutieren, sondern wir müssen jetzt mal konkret rangehen und die Dinge in die Hand nehmen. Was ihr damit ja schon getan habt. Also ich finde, das Sockeleinkommen ist eine sehr, sehr, sehr konkrete Forderung und deswegen frage ich aber auch eben nach dem Einstieg in den Wahlkampf, das würde ja auch nicht erst kommen, wenn wir denn dann in den Bundestag einziehen, sondern das könnte ja ein Thema sein für den Wahlkampf, dass man sagt, so wie ihr es jetzt ja vorgeschlagen, ich habe gefragt, das war keine Forderung von mir, für eine Frage, wie versteht ihr das, wie versteht ihr den Sozialstaat 3.0 oder auch noch andere Modelle? Demnach klingt es ja sehr sinnvoll, also für meine Ohren, zu sagen, gut, wir nehmen das Sockeleinkommen und haben den Slogan drüber, wir üben BGE. Das ist relativ leicht zu erklären, finde ich, und der Sozialstaat 3.0 wäre dann eine von mehreren Forderungen, die ja nicht mal in einem Wahlprogramm dann drin stehen müsste. Ja, das sind halt mehrere Forderungen, die da drin stehen. Das ist konkret. Ja, und ganz konkret, diesen Freitag für die Leute, die gerne mitmachen, also diesen Freitag ist der, jetzt muss ich mal gucken, ja, wir machen ja Mitmachpolitik, ne? Diesen Freitag ist der 17. um 18 Uhr, da treffen wir uns hier im Mumble, im NRW-Mumble. Das könnt ihr einfach, wenn ihr Mumble NRW Piratenpartei bei Google eingeht, kommt ihr auf die konkreten Seiten, könnt ihr euch euren Mumble-Client einrichten, wenn ihr das nicht schon habt, und dann kommt ihr einfach unter Bund, da seht ihr, das ist eine Ordnerstruktur, unter Bund, das ist direkt oben obersten, unter politische AGs, aber Arbeitsgemeinschaften, da in den AG Sozialpolitik, da arbeiten wir dann zum Beispiel konkret an diesem Antrag für das Sockeleinkommen. Ja, und wir werden in nächster Zeit noch mehr Arbeitsgruppen einrichten, unter anderem, die sich dann damit beschäftigen, dann Anträge für den Bundesparteitag zu wählen. Und ich, für die Piraten, die jetzt zuhören, bitte unterstützt uns. Ja, zuerst mal bedanke ich mich bei euch, dass wir einen groben Abriss bekommen haben und ich als BGE-Einsteiger und Wissenslaie habe eine Menge erfahren. Was uns aber in der Piratenpartei sicherlich alle interessiert, ist die Frage, wie bringen wir dem Bürger das nahe? Jetzt haben wir einmal gelernt, dass es das Sockeleinkommen als Einstiegsvariante geben kann und wir haben den Sozialstaat 3.0. Welcher Weg wäre denn eurer Meinung nach jetzt der richtige, das in einem Wahlkampf einzusetzen, damit auch der Wähler versteht, was wir da vorhaben? Denn man wird ja von uns im Wahlkampf erwarten, dass wir mit etwas Konkretem aufwarten. Und dann wäre natürlich noch die Frage, was machen wir mit Modellen? Nehmen wir einen kleinen Einstieg und sagen dann, wir bieten verschiedene Modelle zur Auswahl an oder präsentieren wir ein fertiges Modell? Also ich wäre ganz klar dafür, dass wir da uns ein bisschen breiter aufstellen, sprich mit mehreren Modellen, Konzepten, wie man das auch immer nennt, in die Diskussion gehen. Wenn man mit so einem leichten Einstieg wie dem Sockeleinkommen an den Bürger rantritt, dann hat er keine Chance zu verstehen, was wir eigentlich wollen. Die Änderung ist zu minimal. Sie macht nur Sinn als Einstieg, um einen langen Weg zu gehen. Das heißt, wir müssen schon so ein halbgroßes BGE-Konzept wie das Sozialstaat 3.0-Konzept oder noch ein weitergehendes Konzept im Repertoire haben. Parallel dazu macht es natürlich auch Sinn auf die Frage, das kriegt er ja eh nicht gewuppt, einen Umbau des Sozialstaates in diese Größenordnung, dass man dann so für eine Politik der kleinen Schritte auch noch die andere Variante haben, nämlich zum Beispiel die Sache mit dem Sockeleinkommen. Also ich sehe es genauso, muss irgendwie mit einer Vision starten und dann aber auch den ersten Schritt benennen. Und da finde ich Sozialstaat 3.0 und Sockeleinkommen hervorragend geeignet. Und vor allem, sie tun auch schön miteinander agieren. Also sie passen gut zueinander. Ne? Das eine schneidet das andere nicht. Das ist, finde ich, auch eine sehr wichtige Sache dabei. Ich denke mal auch nur eine Sache vielleicht, um noch einen kleinen Aspekt mit reinzunehmen. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, BGE, ja, viel stärker in den medialen Mittelpunkt legen. Und eine zweite Sache, das ist jetzt davon ein bisschen unabhängig. Ja, wir sollten auch gucken, dass wir davon Studien anstoßen, dass man andere Leute außerhalb der Partei das mal durchrechnen und ähnliche Sachen machen. Und dass wir das in der Diskussion halten, weil desto mehr Leute damit denken dran, ja, desto besser wird die Lösung zum Schluss. Das ist meine tiefe Überzeugung. Im Herbst wird ein aktuelles Buch dazu rauskommen, rechtzeitig zum Grundeinkommenskongress in München am 14., 15. und 16. September. An dem Buch habe ich auch mitgewirkt. Ja, Thomas. Was auch also wichtig ist, ist das auch vielleicht für die Piraten zu Hause. Was könnt ihr denn tun, um uns zu helfen? Natürlich könnt ihr euch bei uns arrangieren. Ne? Also unsere Strukturen sind komplett offen. Ihr könnt da rein. Auf die neuesten Termine, gerade im sozialpolitischen Bereich, findet ihr auf der Webseite sozialpiraten.piratenpartei.de. Aber auch so im Kleinen kann man was machen. Man kann anfangen, zum Beispiel kleine Seminare oder so Vorlesungen zu organisieren. Ja, einfach kommt zu uns, schreibt zum Beispiel mich an, thomas.kyppers@piratenpartei-nrw.de. Ich tue euch dann Dozenten oder Leute, die halt den Vortrag vorlesen, vermitteln. Man kann auf den Stammtisch das mal wieder ins Gespräch bringen, was auch wichtig ist, auch mal so in der Familie und im Freundeskreis darüber diskutieren. Und vor allen Dingen vergesst eins nicht, wir werden uns ja für den Bundestag bewerben. In der Wahl, die nächstes Jahr stattfinden wird oder vielleicht auch dieses Jahr, da gibt es ja ganz viele Spekulationen. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass man in dem Thema fit wird. Ne? Weil wenn man am Infostand steckt, der Bürger, der hat ja konkrete Fragen dazu. Wir haben konkrete Antworten dazu. Es gibt auch genug Leute, die das einem vermitteln können. Wichtig ist nur, dass wir da die Kommunikationsstrukturen ein bisschen stärken, ja, und diese Informationen weiterlegen. Es gibt Flyer, die findet ihr auch auf der Webseite der Sozialpiraten unter sozialpiraten.piratenpartei.de oder ihr geht ins Wiki, das ist wiki.piratenpartei.de/ ne, Flyer, und da sind zum Beispiel ein Flyer, den wir für die für 1. Mai gemacht haben, der ist sehr plakativ, sehr eindeutig, zeigt welche, so reißt das Thema mal so ganz grob an, ja, das ist, da, der ist sehr gut angekommen, wir haben das auf der 1. Mai-Demo den verteilt, hier im NRW-Wahlkampf, dann haben wir auch noch einen konkreten, der ist aber eher mehr was für Schulung gedacht, zum Modell Sozialstaat 3.0, da sind auch die ganzen Zahlen drin, geht einfach, einfachste Weg ist halt, wie gesagt, aufs Blog zu gehen, sozialpiraten.piratenpartei.de, da ein bisschen runter zu scrollen, da findet ihr dann Werbemittel, so ein Doc, da sind auch noch andere Sachen drin und wir updaten diesen Artikel auch stetig. Ich habe auch noch einen Vorschlag für den Wahlkampf, denn auch ich weiß, wie es ist, wenn man an einem Stand steht und dann wird man begrüßt mit, ja, ihr seid doch die neuen Linken, ihr wollt doch eh nur alles kostenlos haben, ihr wollt, dass alle nicht arbeiten müssen und für Bus und Bahn wollt ihr auch nichts bezahlen. Ich glaube, die Verse hat jeder schon mal gehört. Und jetzt kommt eine schwierige Anforderung von mich an dich zum Beispiel, Thomas. Was würdest du einem Piraten im Wahlkampf an einem Infostand raten, um in kurzen Sätzen zu erklären, was die Piratenpartei mit der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen erreichen will? Und jetzt sag bitte nicht, das Thema ist schwierig und man braucht da Zeit für. Nein, das sage ich dir nicht. Ganz einfach. Wir möchten erreichen, dass die Güter und die Mittel, die wir in unserer Gesellschaft haben, fair über unsere Gesellschaft verteilt werden sollen. Es ist so einfach, als wie wenn du eine Brille auf hast und die ist schon scharf. Am Randbereich, da siehst du nur unscharf. Ja, in der Mitte, da ist noch irgendwie so ein bisschen Schärfe. Ja, und so ist unser aktuelles Sozial- und Finanzsystem momentan, Steuersystem aktuell zu betrachten. Das sorgt dafür, dass ein Gros der Leute ihre Mittel einigermaßen fair erhält. Ja, aber an den Randbereichen ist es so, da gibt es zum Positiven, aber auch zum Negativen, ja, hin, ja, Intoleranzen. Das liegt halt einfach daran, weil die Zeiten sich geändert haben. Wir bewegen uns halt vom Industriezeitalter ins Informationszeitalter und wir müssen halt einfach mal das System updaten und das ist zum Beispiel BGE ist ein konkreter Vorschlag, wie man das macht. Ich kann auch das BGE mal in drei Sätzen erklären, so als nochmal so ein Plakativ. Das ist genau, so viel zu lange. Mach's doch mal jetzt in drei Sätzen für den Wahlkämpfer im Infostand. Also ganz einfach, BGE ist, wir nehmen das aktuelle Steuersystem, tun die ganzen Vergünstigungen, die man bekommt, also die indirekten und direkten, wie zum Beispiel Kindergeld oder Kinderfreibetrag etc., Arbeitslosenhilfe ALG 2 zusammen, bauen das zusammen zu einem Sockeleinkommen und danach nehmen wir mit einer Flattax, ja, in unserem Beispiel, danach kriegen wir eine Besteuerung. Und durch dieses Konstrukt bekommt man eine schöne, also progressive, so nennt sich das, Besteuerung und das ist also eine gute Umverteilung der Mittel. Gut, das war eine kurze, knappe Aussage. Und dann hätte ich noch einen Vorschlag. Das müsste aber jemand von euch machen. Ich glaube, vielleicht du, Thomas. Jetzt habe ich es euch noch aufs Auge gedrückt. Wir haben jetzt eine umfassende Unterhaltung über Sockeleinkommen und den Sozialstaat 3.0. Wenn man von ungefähr 1,5 Stunden Geschwätz unsererseits vielleicht nicht ganz so wichtige Dinge rausschneidet und daraus 45 bis 50 Minuten macht und das auf eine CD brennt und als Wahlkampfmittel am Stand zur Verfügung stellt, freut sich der Wähler unglaublich, wenn er einfach eine CD in die Hand bekommt, die er in der Küche ins Radio reinlegen kann. Ja, okay, CD-Player. Was haltet ihr davon? Das ist eine super Idee. Echt ehrlich, eine super, super Idee. Ich will das, für andere Dinge möchte ich das auch machen, aber bisher ist das noch nicht so ganz angekommen, dass die Leute sich über so ein Geschenk freuen. Ist billiger als ein Feuerzeug, denke ich mal, und die Leute, ich muss auch nicht jeder hören, aber das Signal ist ziemlich eindeutig, macht im Wahlkampf keiner. Vielleicht sollten wir das einfach mal aufgreifen. Ich denke, aus dem, was wir jetzt zusammen erarbeitet haben, weil ich habe ja nicht gearbeitet, ich habe ja nur zugehört, könnte man sicherlich was Gutes zusammenbauen. Das ist super. Und ich würde auch noch vorschlagen, dass wir noch viel, viel mehr Podcasts machen. Ja. Und auch nochmal den ein oder anderen BGE-Befürworter zu Wort kommen lassen. Weil ich finde, es immer wichtig ist, weil jeder bringt ja halt in diese ganze, zum Beispiel in den Sozialpiraten, jeder bringt so seinen Teil mit rein. Ja. Und es ist vielleicht oftmals nicht so einfach, eine gemeinsame Linie zu finden. Ne? Dafür war aber das Sozialcamp super. Da haben wir jetzt eine tolle gemeinsame Linie gekriegt. Und weil dieser Diversity-Effekt, der bringt halt, das Ganze kriegt halt mehr Substanz, es wird schöner, größer und vor allen Dingen, die Leute partizipieren daran, sie werden nicht ausgeschlossen. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Okay, ich würde sagen, André, Michael und Thomas, ihr habt jeweils das letzte Wort. Tschüss, hat viel Spaß gemacht mit euch. Komm, André, jetzt bist du oder Michael. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Ja, und ich sag immer, Politik ist das geduldige Bohren von dicken, schweren Brettern und bohren wir weiter. War ein bisschen gelogen, denn das letzte Wort habe ich. Ich danke euch dafür und hoffe, dass wir es wiederholen. Noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.